Wir kommen ja zum Ende dieses Briefes, des Hebräerbriefes. Und es ist ja nicht nur ein Brief an jüdische Gläubige, sondern das Wort Hebräer bezeichnet ja jemand, der Ausländer ist, ein Fremdling, der herübergekommen ist aus irgendeinem Land. Und Abraham wurde ja der erste Hebräer genannt. Und somit sind wir ja alle Hebräer. Hebräer, die hier, so wie wir es gelesen haben im letzten Kapitel, keine feste Heimat haben auf dieser Erde. Wir sind ja alle Fremdlinge. Wir sind ja auf der Wanderschaft. Wir sind Hebräer. Wir sind Ausländer in dieser Welt. Deswegen ist uns dieser Brief genauso geschrieben. An alle die, die jetzt mit Jesus auf dem Wege durch die Zeit sind und die wissen, dass sie hier die Heimat, die sie brauchen und die sie völlig in den Frieden einbettet, hier nicht finden, aber diese Heimat verkünden dürfen. Und zum Schluss dieses Briefes werden nochmal Segenswünsche ausgesprochen, die zum Inhalt haben, wer Gott ist, was er gemacht hat, was er für uns ist, wo wir mit hineingenommen worden sind, was wir auch jetzt leben dürfen durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus, was wir zuvor nicht hatten, was uns aber geschenkt worden ist, Leben, volle Genüge durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich lese uns diese zwei Verse zunächst des Segenswunsches, Vers 20 und 21 aus dem 13. Kapitel, wo es heißt: Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Schreiber des Hebräerbriefes wusste ganz genau, dass alles, was zuvor gesagt worden ist, nicht von den Menschen direkt erfüllt werden kann. Aus den Menschen heraus nicht. Wir haben so schöne Glaubensbeispiele im 11. Kapitel gehabt, was die Glaubensmänner alles gemacht haben. Das können wir lesen. Wir können das schön finden, wir können das bejahen, aber wir können es ohne Jesus nicht tun. Allein durch ihn ist das alles, was wir da gelesen haben, möglich. Ohne ihn bleibt das raue Theorie. Da kann man drüber diskutieren, man kann sich daran aufhalten, aber man kommt nicht zum Leben. Und das Anliegen des Schreibers war, durch den Geist Gottes deutlich zu machen: Ihr sollt leben. Leben in eurem Erlöser, mit eurem Erlöser, für euren Erlöser, in Ewigkeit. Ihr sollt nicht nur außen am Gottesdienst stehen bleiben, was ja im alten Bund oft der Fall war, nicht, was ja auch im neuen Bund, könnten wir manchmal sagen, heute der Fall ist, nicht, man hat seine Pflicht und Schuldigkeit getan, wenn man in den Gottesdienst gegangen ist und dann geht man wieder zum Tagesgeschehen der Woche über. So wie mal ein Eintänzer einer Tanzschule in Charlottenburg, der kam in die Lietzenseekirche, möglichst immer zu spät, damit er auffiel und ging dann in die erste Reihe mit klappernden Schuhen bis dahin. Mit Fliege und allem so richtig, wie so ein Tänzer angezogen, tänzelte er da vorne. Und er sagte dann am Schluss des Gottesdienstes, jetzt hätte er wieder seine Pflicht und Schuldigkeit getan. Er war ja im Gottesdienst, ja. Und nun geht er wieder zurück und tänzelt in der Welt weiter. So soll es ja nicht sein. Aber der Gottesdienst im Alten Bund konnte leider auch oft so ausgeführt werden. Man ging zum Tempel, man brachte sein Opfer und nun war alles paletti. Dann ging man wieder nach Hause und schimpfte mit der Frau wieder rum. Man hat ja alles getan. Ja, oder man betrog den anderen, steht ja alles in der Bibel, nicht? Man hat ihn übers Ohr gehauen, mehr Geld abgenommen für eine Sache, als richtig war. Aber man hatte ja vorher sein Opfer gebracht. War ja alles in Ordnung. Nein, wir sollen nicht mehr außen vor stehen, sondern hineingenommen werden. hineingenommen werden in das Leben mit Jesus. Es ist ja noch was anderes, ob ich nur an Jesus glaube, dass er da ist, oder aus Jesus glaube, indem ich Gemeinschaft mit ihm habe durch den Heiligen Geist. Wir haben uns ja auch im Laufe dieser Betrachtung das zitiert und gesagt, was Jesus dem Nikodemus im Johannesevangelium sprach und sagte: Es sei denn, du wirst von neuem geboren werden, sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen. In einem Lied heißt es ja, wer nicht von Gott geboren, von neuem geboren, der geht ewig einst verloren. Drum höre es. Ich sage dir, wer dort will eingehen, muss von neuem geboren sein, sonst kann er nicht. Das heißt, die Wiedergeburt ist etwas so total Wichtiges, um überhaupt mit Gott leben zu können. Nicht nur für Gott, so dass man ein paar fromme Übungen macht, sondern wirklich in der Gemeinschaft mit Gott. Das ist was ganz anderes. Ich freue mich auch über die Geschwister, die uns das ja oftmals bestätigt haben, dass sie vielleicht jahrelang schon immer dabei waren, fromm dabei, mitgesungen, mitgebetet, mitgelesen, mit in der Versammlung gesessen, aber sie waren nie wiedergeboren. Und dann eines Tages kamen sie dazu, weil sie ihr ganzes Leben Jesus gaben, und dann berichteten sie von dem Neuen. Das hatten sie ja vorher noch gar nicht erlebt, was das bedeutet. Von dem Neuen, in Christus eine neue Kreatur zu sein. Da öffnen sich ja plötzlich Dimensionen von Lebens- und Wesensmöglichkeiten, die es zuvor gar nicht gab. Vorher lebte man in der Anstrengung, und jetzt lebt man als der Beschenkte und der Geführte, so wie es der Herr sagt: Wenn der Tröster, der Heilige Geist, kommt, wird er euch leiten. Ja, das ist ja was ganz anderes, als wenn ich mir überlege, wie ich Gott gefallen kann. Und das wird hier auch noch in dem Segenswunsch zum Ausdruck gebracht. Der Gott des Friedens. Und dann wird gesagt, was ist das für ein Gott? Er hat den Hirten der Schafe, euren Hirten, den Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt und durch das Blut des ewigen Bundes seid ihr damit hineingenommen. Und der allein soll euch tüchtig machen zu allem Guten. Nur er kann euch tüchtig machen. Ihr könnt euch nicht tüchtig machen, wollte hier der Schreiber sagen. Denn es ist ja so, wir dürfen ja nicht vergessen, die israelische oder jüdische, hebräische Gemeinde war gewohnt, Aktionen zu tun, bestimmte Riten zu halten. Und wir sehen das ja auch heute, wenn wir nach Israel fahren, wie sich gerade die ultraorthodoxen Juden Mühe geben. Jeden Tag Mühe geben, ganz pinglich und genau alles einzuhalten, bestimmte Frisur zu haben, bestimmte Kleidung, bestimmte Art und Weise und so weiter. Sie waren es ja gewöhnt, und jetzt soll ihnen gesagt werden: Nein, das ist nicht die Tüchtigkeit, die Gott sucht, sondern er, Jesus, ist der Einzige, der euch tüchtig macht. Und das müsst ihr euch jetzt gefallen lassen und das müsst ihr jetzt annehmen. Also nach der Erkenntnis, dass in Christus das einmalige Erlösungsopfer gegeben worden ist und nun die Entscheidung der Gläubigen, ihm anzugehören und angehören zu wollen, ja ein Dienstgefäß sein zu wollen. Das heißt, von ihm erfüllt und gebraucht werden zu wollen, denn manchmal haben wir uns das ja auch so formuliert: Seitdem wir wiedergeboren sind, gehören wir uns ja gar nicht mehr. Jesus hat uns gekauft, erkauft mit seinem Blut. Wir sind sein Eigentum. Und er kann mit seinem Eigentum machen, was er will. Er richtet sich nicht nach unserem Willen, was wir so gerne hätten, sondern was er will mit uns tun. Ja? Das ist so sehr wichtig, nachdem wir also das gesagt haben: Ich bin dein Eigentum, du kannst machen, was du willst. Du kannst hinzutun, du kannst wegnehmen, du kannst mich in die Wüste schicken und du kannst mich auch ins Schlaraffenland schicken, wo du mich auch hinschickst. Du kannst machen, was du willst, denn ich bin dein Eigentum. Und wenn wir das so gesagt haben, dann soll auch der gesamte Segen, der dafür nötig ist, von Gott kommen in unser Leben mit der Art und Weise des Herrn. Also Segen kann nicht auf menschliche Weise verbraucht werden wollen, sondern Segen Gottes kann nur richtig eingesetzt werden mit dem Wesen Jesu, mit seiner Präsenz, mit seiner Gegenwart. Denn Gott lässt sich, ich sage es mal so ganz salopp, er lässt sich nicht bestehlen. Man kann nicht seinen Segen einfach wegnehmen und sagen, ich mache mit deinem Segen, was ich will. Nein, dann kommt der Segen gar nicht erst hin. Wenn der Segen kommt, dann kann er sich nur erzeigen in Gemeinschaft mit dem Segner, dass er da ist. Denn nur er weiß, wie der Segen richtig eingesetzt werden kann. Nur durch seinen Segen, durch seine Führung im Heiligen Geist, durch seine Offenbarung des Willens und seines Werkes, kann also das Kind Gottes ein sinnvolles und fruchtbares Leben zur Ehre seines Erlösers leben. Nicht? Also diese zwei Punkte, zumal einmal den Heiligen Geist, Epheser 2, Vers 10, durch den wir ja auch versiegelt sind, werden die Gaben freigesetzt. Und eben Johannes 16, durch diesen Geist werden wir geleitet in alles, was richtig ist und was wahr ist. Was also künftig dann nach dem neuen Leben, das sollte den Hebräern gesagt werden, geschieht, muss aus dem Glauben an Jesus geschehen. Das soll durch ihn geführt werden, und zwar in Werken. Ich komme gleich noch zu diesem Inhalt des ersten Satzes, den wir gelesen haben. Und zwar in diesen Werken, die Ewigkeitswert haben. Die Hebräer kannten den Segen Gottes im materiellen Bereich. Wir lesen das zum Beispiel in 5. Mose 28. Ja? Ich lese mal so ein paar Verse, nur damit wir das nochmal sehen. Da wurde nämlich dem Volk Israel gesagt, wenn ihr mir dient, spricht der Herr, wenn ihr auf meine Stimme hört, dann werdet ihr gesegnet. Aber was war das für ein Segen? Ja, materieller Segen. Segen, 5. Mose 28, Vers 4, dann wird gesegnet, oder Vers 3, gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker, gesegnet wird die Frucht deines Leibes sein, der Ertrag deines Ackers und die Jungtiere deines Viehs, deiner Rinder, deiner Schafe, gesegnet wird dein Korb sein und dein Backtrog, gesegnet wirst du sein bei dem Eingang und gesegnet beim Ausgang, und der Herr wird sogar deine Feinde, die sich gegen dich erheben, vor dir schlagen, auf einem Weg sollen sie ausziehen, wider dich und auf sieben Wegen vor dir fliehen. Der Herr wird gebieten dem Segen, dass er mit dir sei in dem, was du besitzt und in allem, was du unternimmst, und wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr dein Gott gegeben hat. Also hier wird von äußeren Segen gesprochen, sogar von Feinden, die wieder weggehen müssen. Aber wir erleben heute auch bei den Christen das Gegenteil. Die Feinde werden nicht weggejagt, sondern die dürfen sogar die Christen töten. Wir merken, es geht also dabei um einen anderen Segen, um einen höheren Segen, einen Ewigkeitssegen, nicht nur um einen materiellen Segen. Und das sollten die Hebräer auch neu merken, denn die materiellen Segensverheißungen, die Israel bekommen hatte, gelten nicht unbedingt automatisch für die Gemeinde Jesu. Denn wenn das so wäre, dann wäre Paulus überhaupt kein Christ gewesen. Der hat immer von Mangel gesprochen. Der hatte Hunger, er hatte Durst. Der hat so viel Schlechtes erlebt. Also muss er ein schlechter Christ gewesen sein. Nein, ganz im Gegenteil. Er war ein herausgehobenes Werkzeug Gottes mitten in der Gemeinde. Total gesegnet. Aber nicht unbedingt materiell, aber mit geistlichem Segen, in himmlischen Gütern. Und um das geht es auch hier. Jesus Christus will den neuen Menschen führen und leiten, dass er in dem Guten wirken kann, was Ewigkeitsbestand hat. Das ist ja auch das, was der Herr sagte in diesem Beispiel vom Weinstock und den Reben, wo er sagte, ohne mich könnt ihr gar keine Frucht bringen. Aber es ist der Wille des Vaters, dass ihr viel davon bringt. Also müsst ihr das mit mir tun, sonst klappt das gar nicht. Alles andere, was ihr sonst so tut ohne mich, das mag vielleicht aussehen wie Segen, ist aber nicht der Segen, der in Ewigkeit anerkannt wird. Darum, was ihr in meinem Namen tut am Nächsten, das habt ihr mir getan. Wir haben also 5 Punkte hier in diesem Segenswunsch gelesen, die uns als Hebräer, so als Fremdlinge in dieser Welt, immer gegenwärtig sein sollen, die unseren Glauben stärken sollen, die uns festhalten sollen auf diesem Wege mit Jesus durch die Zeit bis zur Ewigkeit. Das heißt, dass wir in diesem Kampf des Glaubens ist einfach nicht, dass wir gegen das Böse kämpfen. Also das ist vergebliche Mühe. Der Böse ist schon längst besiegt durch den Herrn, da brauchen wir nicht mehr gegen das Böse kämpfen. Wir führen einen Glaubenskampf, dass wir behalten, was wir geschenkt bekommen haben, dass uns das keiner wegnimmt. Das ist Glaubenskampf. Glaubenskampf ist nicht gegen die böse Welt. Wir werden die böse Welt nicht verändern. Aber der Widersacher möchte uns bestehlen, dass wir von der Hoffnung wieder befreit werden, die wir in Christus haben, ewiges Leben erkennen zu können und leben zu können und einst einziehen zu können in das Ewige. In diesem Glaubenskampf sollen wir aber froh sein, mutig und fruchtbar. Fruchtbar heißt doch einfach etwas tun, was da bleibt, was Gott gefällt. Also die 5 Punkte sind, wir sollen behalten, dass Gott ein Gott des Friedens ist. Das ist sehr wichtig, ich gehe da gleich näher drauf ein. Dann sollen wir immer wieder vor unserem Herzen behalten, dass der Tod ein für allemal besiegt ist. Denn der Tod hat viel Traurigkeit mit sich gebracht und die soll nicht mehr bei uns grassieren. Die Angst und Traurigkeit im Blick auf den Tod soll weg. Das Dritte, der neue Bund ist nicht ein Bund, der wiederholt werden muss. Er ist ein ewiger Bund, haben wir hier gelesen. Ein ewiger Bund, beständig, er bleibt. Wir brauchen also nicht nach etwas anderem Ausschau zu halten. Das Vierte, das sollen wir immer wieder wissen, dass uns Jesus befähigt zu allem guten Werk. Er hatte dafür sich eingesetzt. Er sagt, das tue ich mit dir. Ich will in deinem Leben das Gute wirken. Und das Fünfte, er wirkt in uns und was er in uns wirkt, hat Bestand. Hat Bestand im göttlichen Reich. Das soll uns auch ermutigen, dass das nicht so Eintagsfliegensarbeiten sind, die wir hier tun, sondern was Jesus in uns tut, das hat Ewigkeitsbestand. Das findet man im Himmel wieder. Und das soll uns ermutigen, weiter mit ihm gemeinsam voranzugehen. Zu dem ersten Gott des Friedens. Diese Hebräer, diese Gemeinde wurde ja gesagt, dass sie mal schauen sollen, also sie sollten mal hören, was Gott gesagt hat durch Mose und die Propheten. Jesus sagte ja auch, lass sie Mose und die Propheten hören. Wenn sie da nicht anfangen, auf die Verheißungen zu hören, dann braucht er gar nicht weiterreden. Dann werden sie auch nicht glauben, dass jemand von den Toten auferstanden ist und dass sie eine innere Erneuerung erfahren. Sie müssen also Mose und die Propheten hören. Sie sollten also gewiss werden, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs derselbe Gott ist, der in Jesus Christus, dem Erlöser, gewirkt hat und wirkt. Sie sollten glauben, und das ist die Voraussetzung, um überhaupt Jesus zu vertrauen, dass es derselbe Gott ist, von dem im Psalm 29 steht, versehen, dass er Richter ist, dass er König bleibt und dass er seinem Volk Kraft gibt und segnet sie mit Frieden. Das sollen sie erst mal glauben. Wenn sie das nicht mehr glauben, was dort steht, ja, dann können sie auch nicht an den Friedefürst glauben. Sie können das nicht trennen, dann ist das ja ein anderer Gott, an den sie glauben würden. Es ist derselbe Gott. Das ist also Voraussetzung. Jesus gab am Kreuz all diese Punkte, nämlich er richtete die Sünde, er wurde König des Lebens, des ewigen Lebens, gab die Kraft des Heiligen Geistes nach seiner Auferstehung und er versorgte die Herzen mit Frieden. Auch im Psalm 85, Vers 9 bis 11 lesen wir das. Da wurde der Friede angekündigt von Gott, dass er kommen würde. Das sollten sie verstehen, die Hebräer, und wir auch verstehen. Dieser Friede ist in Jesus gekommen. Ich will hören, was Gott redet vom Frieden. Er ist Friedenshilfe und durch seine Gerechtigkeit wird der Friede ausgeschüttet in die Herzen. Wir lesen auch im Römerbrief, der Apostel Paulus durfte uns das ja so mitteilen. Er sagt im 5. Kapitel, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden. Jetzt verstehen wir also auch den Segensspruch, der Gott aber des Friedens, dieser Hinweis. Wir haben Frieden. Oh, da muss ich mir jeden Tag dran besinnen und daran denken. Ja, ich habe doch Frieden. Warum bin ich so unruhig heute? Habe ich Frieden oder habe ich keinen Frieden? Nicht? Das soll immer wieder präsent werden. Ich habe doch Frieden. Und aus diesem Frieden heraus kann ich doch auch mit anderen Frieden haben. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus, wir haben Frieden. Besitz. Ja? Und deswegen auch Liebe, so wie es dann weiter steht, dass die Liebe ausgegossen ist in Vers 8. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und in Vers 5, er lässt uns nicht zu Schanden werden, denn die Liebe ist ausgegossen in unser Herz. Wir haben Frieden. Und daran sollen sich die Hebräer jeden Tag erinnern. Du hast Frieden, weißt du das? Ja, also Unfriede hat doch da keinen Platz, wenn du Frieden hast. Obwohl ja das Volk Israel, was von Gott berufen war, lange auf den Frieden wartete und zum Teil der Überrest heute noch auf das Friedensreich warten muss, ging doch dieses Hoffnungsgebet durch den Propheten in Erfüllung. In Jesaja 27, 5, der Herr wird mir dennoch Frieden schenken. Das ist nach der alten Luther-Übersetzung so gesagt. Ja, da wird von der Wiederherstellung Israels geredet, der Herr wird mir Frieden schenken. Das heißt, ich halte Ausschau nach diesem Frieden. Die Hebräer werden gesagt, schau, es ist der Gott des Friedens. Ihr habt ihr Ausschau gehalten? Dann bleibt bei Jesus, dann habt ihr Frieden. Der Segensanspruch sollte also der Gemeinde deutlich machen, dass Gott in Jesus führt und leitet, wohin? Immer zum Frieden. Immer. Gott kennt keinen Unfrieden. Wenn uns Unfriede beherrscht, ist das nie Gott. Dann sind wir das und dann ist es der Geist dieser Welt. Gott leitet immer in Jesus zum Frieden. Grundsätzlich. Und das sollen wir als Wiedergeborene immer wieder vor Augen haben. Ja, das will ich. Ich will im Frieden geleitet werden und im Frieden handeln. Denn in Jeremia 29, 11 spricht der Herr auch, ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Also haben wir Gemeinschaft mit Gott, dann haben wir auch Gedanken des Friedens. Wie können wir Frieden, im Frieden leben und auch miteinander Frieden halten? Das ist der Geist Gottes. Und dieser Evangelisationsauftrag soll bis zur Erfüllung Fülle der Gemeinde, Fülle des Friedensreiches weitergeführt werden. Der Friede soll verkündet werden. In Haggai 2, Vers 9 spricht der Herr, ja, ich will Frieden geben an diesem Ort zu Jerusalem. Ich will Frieden machen. Also soll das neue Leben mit Jesus, dem Messias, von Friede erfüllt und bewegt sein. Paulus schreibt auch in Römer 14, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Das gehört dazu. Ist nicht Essen und Trinken, sondern es ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist Reich Gottes. Leben wir also als Wiedergeborene im Reich Gottes, dann haben wir Frieden und Freude. Natürlich müssen wir auch noch essen und trinken, aber darüber streitet man nicht. Der eine, der kann Kraut essen, der andere isst Fleisch, aber das brauchen wir nicht streiten. Sondern Friede und Freude. Das ist Reich Gottes, ja. Und wer darin lebt und dient, jetzt kommen wir wieder zu dem Segensspruch. Jesus, er führt zu allem Guten. Wer darin lebt und dient, der gefällt Gott, so steht es hier in Römer 14, Vers 18, der gefällt Gott und den Menschen. Ganz klar, wenn jemand im Frieden und in der Freude aus Gott lebt, der wird ja kein Anstoß zum Bösen. Vielleicht zu einem Wunder, dass andere sagen, wie geht denn das zu, wie kann der das? Ja, das kann passieren, aber er wird kein Anstoß zum Bösen. Weil der Friede sein Leben beherrscht. Der gefällt Gott und den Menschen. Daran sollte also die hebräische Gemeinde auch erinnert werden. Das Zweite, der Tod ist ein für allemal besiegt. Denkt daran. Wenn man nämlich nicht daran denkt, kann man das Vorhergehende im Hebräerbrief gar nicht praktizieren. Wer in Furcht und in Unruhe lebt, der wird nie ein Verkündiger der Erlösung sein können und wird nicht darauf hinweisen können, dass Jesus Christus ein für allemal das Opfer für Sünder gebracht hat. Die Sünde ist getilgt. Wird er nicht sagen können. Einfach weil er von der Unruhe und auch von der Furcht vor dem Tode geplagt ist. Die Gemeinde Jesu soll also sich stets vergegenwärtigen, dass der Tod für alle Zeiten besiegt ist. Die Furcht, die der Tod auslöste, ist weggenommen. Das haben wir am Anfang des Hebräerbriefes, Kapitel 2, gelesen, dass ja Jesus gekommen ist, um die Macht dem zu nehmen, der die Macht des Todes hatte, und die Furcht zu nehmen von denen, die unter dem Tod lebten. Das heißt, die Furcht wegzunehmen. Dazu ist Jesus gekommen, die Furcht vor dem Tod wegzunehmen. Und hier verstehen wir im Zusammenhang auch, was Johannes dann schreibt im ersten Brief, Kapitel 4, wenn er sagt, Furcht ist nicht in der Liebe. Also Tod kann nicht in der Liebe Gottes sein. Das passt nicht zusammen. Da, wo die Liebe Gottes ist, wird die Todesfurcht ausgetrieben, weil nämlich das Leben aus Gott sich ausbreitet. Und wo das Leben pulsiert, da kann nicht der Tod zugleich pulsieren. Deswegen können ja wiedergeborene Christen zum Beispiel beten, komme bald, Herr Jesus. Oder ich freue mich auf die Ewigkeit. Ja, wieso? Da würden andere Leute sagen, wieso, du freust dich auf den Tod? Nein, auf den Tod freuen wir uns nicht, den gibt es da gar nicht mehr. Wir freuen uns auf das ewige Leben. Das ist was ganz anderes, wir fürchten den Tod nicht. Darum konnten und können auch in unserer Zeit viele im Märtyrertod selig heimgehen. Sie fürchten nicht den Tod. Denn der Tod ist ein für allemal besiegt, ist aus der Macht des Satans genommen. Und diese Freude des neuen Lebens soll niemand betrüben können. Diese Siegesbotschaft verkündete ja dann auch Petrus nach Pfingsten, und er hat Folgendes gesagt, ich möchte uns mal diese zwei Verse lesen, Kapitel 2, Vers 24 in der Apostelgeschichte, dass man ja darauf hoffte, dass man endlich mal von der Furcht des Todes frei wird. Und dann sagt er hier, Gott hat den auferweckt, also Jesus, und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes. Hat das aufgelöst. Wie es denn unmöglich war, dass er vom Tod festgehalten werden konnte. Und in Vers 36, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus zum Gesalbten gemacht hat. Er hat den Tod überwunden. Die Schmerzen des Todes sind aufgelöst. Deswegen verstehen wir in diesem Segenswunsch, ja, passt also auf, dass ihr das nie vergesst. Gott ist ein Gott des Friedens und er hat den Tod ein für alle Mal besiegt. In Johannes 11 können wir das auch lesen, wo Jesus sagt, wer an mich glaubt, wer hier lebt und an mich glaubt, der stirbt nicht. Dann sagen wir, ist ja komisch, wir sterben doch trotzdem. das ist ja kein Sterben. Das ist kein Sterben, das ist nur ein Ablegen. Das ist genauso, als ob der Leib verwandelt wird in Staub. Und die Seele wird aufgenommen in den Himmel, das ist kein Sterben. Sterben ist Begegnung mit dem, der des Todes Gewalt hat, mit dem Satan, mit der Hölle. Das ist Tod. Das ist Pein. Das ist Furcht. Und wir sollen daran denken, das ist ein für allemal in Jesus aufgehoben. Diese Siegeskraft ist eine tragende Säule für unser Glaubensleben. Denn wo wir das wissen, dass wir nicht mehr dem Tod begegnen, haben wir keine Furcht, durch diese Welt zu gehen. Was kann uns denn da geschehen? Der Herr Jesus sagt das wieder so ganz einfach. Er sagt, naja, sie können euch höchstens den Leib wegnehmen. Und danach können sie nichts mehr tun. Oh, denken wir, naja, darum kommt es ja wahrscheinlich schon an. Ne? Nein, er sagt, nein, die haben nichts getan. Die haben euch nur den Leib genommen. Eure Seele können sie nicht haben. Die gehört mir. Versteht ihr? So einfach sagte Jesus das zu den Jüngern und auch zu uns. Und auch wenn Jesus am Kreuz nun alles besiegt hat, was gegen Gott war und was gegen uns, die wir zu Gott gehören wollen, war, so erleben wir natürlich dennoch die Erfüllung des Sieges immer schrittweise. Schrittweise, nicht alles so auf einmal. In Römer 6, Vers 11 sagt Paulus Folgendes. In Römer 6. Er sagt, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Nicht? Manchmal denkt man, oh, ich bin ja noch nicht der Sünde gestorben, da regt sich ja noch irgendwas. Ja, schrittweise sollen wir das aber einnehmen. Haltet euch dafür. Sagt immer, ich bin der Sünde gestorben, auch wenn das jetzt manchmal ein bisschen anders ausgesehen hat. Ja? Aber in Wahrheit, in Christus bin ich der Sünde gestorben. Haltet euch wirklich dafür und lebt jetzt Gott in Christus. Lebt Gott. Bleibt also nicht an eurem Versagen stehen, da was da mal so passiert, sondern ihr seid der Sünde gestorben, jetzt lebt Gott. Und lasst die Sünde nicht mehr herrschen über euren sterblichen Leib. Leistet sein Begehren kein Gehorsam, sagt er hier weiter. Er will einfach sagen, die Erfüllung des Sieges von Golgatha, die habt ihr nicht so Knall und Fall sofort hier sichtbar. Unsichtbar ist sie da. Aber sichtbar habt ihr noch einen gewissen Kampf zu kämpfen. Verzagt aber nicht, wenn ihr merkt, dass ihr nochmal gefallen seid. Sondern beruft euch auf diesen Sieg, Jesu. Das soll gesagt werden. Auch in 1. Korinther 15 spricht der Apostel Paulus davon, dass dieses schrittweise ist, ja, diese Erfahrung mit dem Sieg Jesu. Er selber sprach von sich auch in Philipper 3, nicht, dass ich schon ergriffen habe, ich jage ihm aber nicht nach, nicht, dass ich schon vollkommen wäre. Natürlich war er vollkommen durch den Glauben an Jesus, aber äußerlich merkt er, da funktioniert das noch nicht ganz so. Hielt sich aber an den, der für ihn gestorben ist, ich bin mit Christus gestorben. Das dritte, der neue und zugleich ewige Bund. Die Gemeinde sollte also auf dem Glaubensweg an die Erfüllung aller Verheißungen denken, die Gott schon gegeben hat im alten Bund und erfüllt hat in Jesus Christus. Das heißt, sie sollte nicht mehr versucht sein, irgendetwas zu diesem Bund, den Gott in Christus für uns aufgerichtet hat, hinzuzutun. Auf der Suche zu sein, was kann ich denn noch dazu nehmen? Wir können ja so sagen, Irrlehren fassen bei denen Fuß, die nicht mehr auf den ewigen Bund schauen. Die suchen nämlich immer noch irgendwas anderes dazu. Ach, was, wie kann das besser werden? Ne? Christus und noch was. Christus und dieses und jenes. Sie sind sich einfach nicht mehr sicher, dass Christus allein den ewigen Bund aufgerichtet hat. Das sollen wir aber jeden Tag haben. Jeden Tag. Unablässig, ja? Das Bewusstsein des Glaubens, dass in Jesus Christus dieser Bund verheißen war und erfüllt ist, soll immer vor unserem Herzen stehen. Dann kommen wir durch den jeweiligen Tag, an dem wir leben. Wir lesen zum Beispiel, ich will mal einige Stellen aus dem Alten Testament lesen, wo das ja verheißen ist, in Jeremia 31. Jeremia 31, Vers 31. Wo Gott ja gesagt hat, das will ich tun, den ewigen Bund. Und er ist dann in Jesus auch gekommen. Jeremia 31, Vers 31, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm und sie aus Ägypten geführt habe. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben. Ob ich gleich ihr Herr war, spricht er, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will nach dieser Zeit. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Ein neuer Bund, ein ewiger Bund. Ein Bund, der nicht in die Hände des Menschen gegeben worden ist. Wo man sagt, nun, mach du mal und halt mal den Bund. Nein, ein Bund, den Gott selber gegeben hat, durch seinen Geist. Und er hält seinen Bund da drin, in meinem Herzen. Das hat er verheißen und das hat er in Jesus getan, durch den Heiligen Geist. Wir haben da viele andere Stellen auch in Jeremia 50, wo es heißt dann, dass ein ewiger Bund aufgerichtet werden soll. Oder Jesaja 55, Vers 3, die Zusage, einen ewigen Bund zu haben. Oder Jesaja 54, wenn auch Hügel fallen und so weiter. Meine Gnade soll nicht von dir weichen, ewiger Bund. Ja, der Bund des Friedens soll nicht kaputt gehen. Oder in Hesekiel 34, 25, der Bund des Friedens soll ewig sein. Und Hesekiel 37, 26, zitiere das etwas schnell, kann man ja dann auf der Kassette nachhören, wo all das verheißen ist. Und in Sacharja 9, Vers 11 wird gesagt, dass dieser Bund mit Blut geschlossen wird. Bundesblut steht dort geschrieben, ja, mit dem Blut. Und das sagt der Segen hier aus. Mit dem Blut des Lammes wurde dieser ewige Bund gegründet. Darum konnte der Herr Jesus sagen, beim Abendmahl, das er einsetzte, das ist mein Blut des neuen Bundes. Denkt doch bitte daran, der Bund ist ewig, er ist neu, er ist von Gott gekommen und er, Gott selber, hält diesen Bund. Wir könnten ihn nicht halten. Das haben wir ja bewiesen mit dem ersten Bund. Wer hat die 10 Gebote gehalten? Da müssen wir alle sagen, nein, haben wir nicht. Ja, warum nicht? Du hast den ersten Bund nicht gehalten. Gott hat gesagt, wenn du das alles hältst, dann wirst du leben. Ja, habe ich nicht gehalten. Ja, du konntest es nicht. Aber jetzt hat Gott einen Bund mit dir gemacht und er hält seinen Bund, einen ewigen. Deswegen ist es ein ewiger Bund. Denke daran. Dieser neue Bund ist der ewige Bund des Friedens. Er ist erfüllt in Christus. Das Blut des neuen Bundes am Kreuz auf Golgatha geflossen. Das hat uns rein gemacht von allen Sünden und hält uns fest, bis wir einst in die Ewigkeit kommen. Diese Gewissheit ist auch eine Verpflichtung. Sie befreit uns von allem, was schlecht ist, aber sie will uns auch beschenken. Diese Gewissheit will uns beschenken mit allem, was wir brauchen. Das heißt, Christen haben alles in Christus und Christen verlieren nichts. Sie verlieren nichts. Sie können nichts mehr, was den neuen Bund anbetrifft, gar nichts mehr verlieren. Der neue Bund ist von Gott. So, das vierte. Und Gott allein ist es in Christus, der zu den wahren guten Werken befähigt. Dieser Segensspruch macht also deutlich, dass niemand mehr in falschen Bemühungen leben muss, gute Werke der Liebe zu Gottes Ehre vollbringen zu wollen, weil Gott selbst die Ausrüstung und die Befähigung zu den guten Werken, die ihm gefallen, gibt. Ich hatte schon zitiert, Jesus sagt ja, ohne mich keine guten Werke, geht nichts. Und in Johannes 17 sagt er, ich sende euch. Ihr sendet euch nicht, ich sende euch. Nach der Auferstehung in Johannes 20, Vers 21, ich sende euch, wie mich der Vater gesandt hat. nehmt hin den Geist. Das heißt, von mir müsst ihr was jetzt kriegen. Das ist so ganz eng und die hebräische Gemeinde sollte das feststellen, dass das so ist. Sie sollte nicht wieder zurückfallen in die Eigenaktivitäten. Denn Paulus hat das später auch in 2. Timotheus 3 geschrieben, dass ja das Wort Gottes und das, was Gott uns gegeben hat und dazu gegeben ist, dass es uns zum Guten verändert. Ihr könnt es nachlesen in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Und das Letzte ist, das sollen wir immer wieder wissen, was Gott gefällt, das bleibt. Was uns gefällt, bleibt nicht. Was Gott gefällt, bleibt. Und weil ich will, dass ich etwas Bleibendes habe, bete ich immer, Herr, lass mich das tun, was dir gefällt, nicht was ich will. Wir denken an das Gebet des Paulus vor Damaskus, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was willst du? Ich will etwas haben in meinem Leben, was dir gefällt. Denn was dir gefällt, bleibt ewig. Darum sagte der Herr Jesus schon zu seinen Jüngern, Johannes 6, Vers 27, schafft Speise, die da bleibt in das ewige Leben. Das hatten wir natürlich damals noch gar nicht verstanden vor Pfingsten, was das bedeutet. Aber nach Pfingsten haben sie das verstanden. Aha, Speise und Werke, die Gott durch uns wirkt. Denn alle Gläubigen gehören und arbeiten schon auf Erden für die Herrlichkeit Gottes, nicht mehr für sich selbst. Wir haben die Zeit, nicht das alles zu betrachten, aber ich habe das manchmal auch schon im Rahmen der Jugendarbeit gesagt, junge Menschen, die ins Berufsleben kamen. Wenn du ein Kind Gottes bist, gehst du nicht mehr zur Arbeitsstelle, nur um das Geld zu verdienen, sondern du bist ein Diener Gottes. So steht es in der Bibel. Und was dir dafür wird der Herr schon sorgen. Habe vor deinen Augen immer das, dass du nicht den Menschen dienst, sondern Gott dienst. Das ist ein ganz anderes Arbeitsverhältnis. Da geht man ja viel lieber zur Arbeit, wenn man Gott dient plötzlich. Ja? Und man kriegt sogar noch Geld dafür. Tja, und kann dann leben, weil Gott dafür sorgt. Das ist was ganz Neues, ja? Was die Hebräer vorher so nicht kannten. Und Jesus betete, ja, Vater, sie sollen meine Herrlichkeit sehen. Das sollen sie wirklich sehen. Was Jesus in uns und durch uns wirkt, hat Bestand. Und das soll in der Gnadengemeinde immer wieder verspürt werden und zu sehen sein. Wer unter diesem Segen der Gnade bleibt, wird ein Leben des Friedens, der Freude, der Hoffnung führen und der Ewigkeitsfrucht. Er ehrt damit den Vater im Himmel. Ich lese uns nochmal diesen Segenswunsch. Der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und das möge der Herr auch uns schenken, dass wir uns immer wieder dieser Kraft der Erneuerung aussetzen, die wir empfangen haben durch den Geist der Wiedergeburt. Soweit erstmal zu diesen Versen. Nächstes Mal haben wir die letzten Verse und dann sind wir am Ende des Hebräerbriefs. Und ich hoffe, dass wir doch einiges für uns dabei herausnehmen konnten.